Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind heute Nacht wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, das hier ist unsere kostenfreie Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sabrina und die Sabrina ist 26 Jahre alt. Sabrina, hallo. Hallo, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um ein heikles Thema. Bei mir geht's um Schwangerschaftsabbruch, also sprich Abtreibung. Mhm. Ich habe vor einer Woche erfahren, dass ich in der sechsten Woche schwanger bin. Mein Freund und ich, wir sind ungefähr seit 3 Jahren zusammen, haben uns im Internet kennengelernt. Er wohnt jetzt seit dieses Jahr Juli, wohnt er jetzt bei mir. Mhm. Er ist 20. Mhm. Ich muss sagen, ich habe keine... Er ist 20? Ja, er ist 20, ja. Genau. Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Mhm. Und er leidet unter Angststörung und Depression. Oh. Er hat bis vor einer Zeit auch sehr stark Cannabis und andere Substanzen konsumiert. Ja. Und jetzt auch war, noch? Nee, jetzt nicht mehr. Ist er denn wegen seiner Angststörungen in Behandlung? Ja, also er hat angefangen, was zu machen, aber es geht halt sehr schleichend, weil er hat auch noch ADHS und kommt halt auch dazu, dass er in den Dingen, wo er macht, sehr langsam ist, teilweise auch sehr stark vernachlässigt. Und aber er hat angefangen. Also er ist jetzt bei unserem Hausarzt gewesen und er hat jetzt eine Überweisung zum Neurologen und ja. Also ist er noch sehr, sehr in den Anfängen. Ja, er ist noch sehr in den Anfängen, genau. Mhm. So, jetzt bist du schwanger geworden. Ja. Warum? Warum? Also ich habe meine 3-Monats-Spritze immer bekommen, war alles supi bis jetzt. Und anscheinend haben sich meine Hormone irgendwie die letzte Zeit umgestellt. Und dadurch ist da irgendwie was mit der Wirkung, war da wohl, hat nicht mehr so ganz hingehauen. Also es hat da nicht mehr gewirkt und ich bin dann schwanger geworden. So, jetzt hast du mir das erzählt. Ich bin in der sechsten Woche schwanger. Hast mir so ein bisschen von deiner Beziehung und vor allen Dingen von deinem Freund erzählt und eigentlich wenig Erfreuliches von deinem Freund erzählt. Ja. Höre ich daraus, dass du, weil dein Freund relativ labil ist und auch vielleicht sogar wirklich dann erkrankt, dass du unsicher bist, ob du das Kind dann unter den Umständen bekommen sollst? Ja, erstens mal das, weil ich halt einfach sage, ich bin jetzt in einer Situation, die ein Geschlechter nicht sein könnte. Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja. Ich habe im Moment keinen Job. Ja. Ja, das ist einfach die finanzielle Sicht. Und er hat auch selber gesagt, dass er jetzt in dem Moment, wo er sich jetzt befindet, in der Phase seines Lebens, er kann es einfach nicht. Und er ist da nicht bereit dazu. Und er hat auch von Anfang an gesagt, er möchte generell keine Kinder. Ach so. Das hat er von Anfang an gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Könnte man ja vielleicht auch noch mehr Vorsichtsmaßnahmen, hätte man ja treffen können, damit es dann nur wirklich nicht passiert. Ja. Ne? Könnte man ja auch mal so nochmal sagen. Ja. Vor allen Dingen hätte er dann auch noch mehr Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen, wenn er so definitiv sagt, ich will auf keinen Fall ein Kind, jedenfalls lange Zeit noch nicht. Ja. Du sagtest gerade, ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Du hast mit irgendwas angefangen? Ich habe mit einer Kosmetikausbildung, Visagistenausbildung angefangen, war auch von zu Hause ausgezogen. Meine Mama ist dann gestorben an Krebs und bin dann erstmal in so ein Loch gefallen 2 Jahre lang. Mhm. Und habe dann angefangen, mit Behinderten zu arbeiten, was mir auch total Spaß gemacht hat und auch wirklich so die Arbeit ist, die ich machen möchte. Mhm. Nur ich habe halt einfach bis jetzt nichts bekommen. Ich habe Vorpraktikas absolviert über 1,5 Jahre lang und es hat sich halt bis jetzt nichts ergeben. Schwierige Lage. Das heißt, im Moment hast du gar nichts? Nee, im Moment habe ich gar nichts, genau. Mhm. Und er auch nicht? Nein, er auch nicht. Mhm. Hat er denn eine Berufs-, also einen Schulabschluss zumindest? Ja, hat er. Er hat auch eine Ausbildung angefangen, irgendwie Werbe, Grafikdesign, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und er hat die halt aber abgebrochen, weil es halt aus psychischen Gründen einfach nicht mehr geht. Verstehe. Wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Ja, wir wohnen zusammen im Haus von meinem Vater. Ach so. Mhm. Wer weiß denn jetzt von der Schwangerschaft außer deinem Freund? Also einer meiner zwei besten Freunde, die oben drüber wohnen. Mhm. Die wissen, und ja, meine beste Freundin, die weiß es. Dein Vater also mein, nicht? Nein. Nee. Ja. Seine Eltern wissen es auch noch nicht. Ja. Sabrina, jetzt aber nur mal an dich die Frage. Nur an dich, wenn du, das kann man natürlich sehr schwer so ausklammern, die Situation mit dem Freund und was der Freund so sagt und seine Meinung, aber trotzdem versuch es mal. Was sagt denn so dein Herz in erster Linie? Mein Herz sagt eigentlich ja. Ich bin die letzte Zeit auch ziemlich am Kämpfen mit mir, weil ich einfach sage, okay, ich möchte es durchziehen, weil das Würmchen kann ja eigentlich nichts dazu. Es hat sich halt einfach den Zeitpunkt ausgesucht. Ne? Was würde denn geschehen, wenn du die Sache durchziehst? Ja, dann hat er gesagt, dann geht er. Hat er so klar gesagt. Und hat halt gesagt, ja, es tut ihm zwar leid, dass er mich unter Druck setzt, aber er kann es halt einfach nicht. Finde ich krass, Sabrina. Finde ich sehr krass. Wenn er dir sagt, also entweder du treibst ab oder ich gehe. Ihr wart gemeinsam noch nicht in eine Beratung. Nee, noch nicht. Also ich habe jetzt nächste Woche am 26. nochmal einen Termin bei der Frauenärztin und die hat halt gesagt, bis dahin sollten wir uns halt überlegt haben, was wir jetzt machen. Was denkst du denn darüber, dass er dich schon doch so unter Druck setzt? Auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, weil er halt auch einfach total die Zukunftsängste hat und sich halt selbst nicht viel zutraut und ja, überfordert wäre vielleicht? Hoffnungslos. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe ihm gesagt, mein Gott, wir werden noch irgendeine Lösung finden. Weil es muss doch irgendeine Lösung geben. Aber er hat gesagt, nein, klipp und klar, wenn du das Kind austrägst, tut mir leid, bin ich weg, dann gehe ich. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Freund? Also ich muss sagen, also mein Freund ist eigentlich mein Ein und Alles. Also ich liebe ihn total und ja, er ist mein Herz. Hat denn diese Verhaltensweise von ihm vielleicht in gewisser Weise jetzt so einen Riss bei dir verursacht in deinen Empfindungen zu ihm? Nein, eigentlich nicht, aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist, was meinen denn deine Freundinnen, mit denen du gesprochen hast? Also meine Freundinnen meinen halt, es ist meine persönliche Entscheidung, weil ich trage das Kind ja in mir, aber auf der anderen Seite haben sie gesagt, ja, es ist nicht einfach. Mhm. Ne? Aus finanzieller Sicht haben sie gesagt, ganz klar, wenn ich in deiner Lage wäre, ich würde es nicht austragen, definitiv nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite verstehen sie halt auch, ne? Sie können es halt nicht nachvollziehen, weil ich merke ja jetzt Tag für Tag, dass da eine Veränderung in meinem Körper stattfindet. Natürlich. Also Sabrina, mit dem einen Argument, finde ich, haben deine Freundinnen völlig recht, das ist natürlich deine Entscheidung. Du müsstest in erster Linie dann auch hinterher mit deiner Abtreibung klarkommen. Ja. In der Regel ist es so, das ist meine Erfahrung, dass wenn es zu Problemen nach einer Abtreibung kommt, in der Regel die Frauen die Probleme haben, die psychischen Probleme. Ja. Weniger die Männer. Das gibt es auch, aber weniger. Ich finde erstmal ist nicht richtig, dass er so kategorisch dir das sagt. Ja. Ich finde, dass du dich nicht unter Druck setzen lassen darfst, sondern das musst du tief in dir ergründen, was du willst. Ich fände es sehr, sehr, sehr sinnvoll, wenn du oder auch ihr beide gemeinsam, eigentlich ihr beide gemeinsam, so schnell wie möglich in eine Schwangerschaftsberatung geht. Mhm. Ich würde dir gerne jetzt von meiner Psychologin, von der Heide, mal ein paar Anlaufstellen in deiner direkten Umgebung sagen lassen gleich. Ja. Und ja. Dann geht ihr beiden da so schnell wie möglich hin, die Zeit drängt. Mhm. Und dann seid ihr sicher schon einen Schritt weiter. Das heißt, ihr werdet dann im Beisein einer Fachfrau, eines Fachmannes, ein Gespräch führen, mhm. was nun ist. Und das wird in einer gewissen Weise dich auf jeden Fall weiterbringen. Ja. Ja? Dann machen wir das mal so, Sabrina. Wir melden uns jetzt, du legst auf und die Heide ruft dich an. Ja. Und Domian, mein Freund ist gerade gekommen, der würde noch ganz kurz schnell was dazu sagen, wäre das vielleicht möglich? Ja, natürlich, dann verabschiede ich mich von dir schon mal und wir rufen aber auf jeden Fall gleich nochmal an, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Sabrina, okay, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Domian? Ja, mit wem spreche ich denn? Hi, ich bin Julian. Wie heißt du? Julian. Julian. Julian, ich habe... Ja, ich hab, oder Julian. Oder Julian, ja. Kann man besser verstehen. Okay. Ich wollte dazu nur noch sagen. Hast du alles mitgehört, was deine Freundin gesagt hat? Ich habe es über Internet mitgehört, das Live-Radio. Mhm. Und zwar, also wie du schon gehört hast, sicher eine schwierige Situation. Mhm. Und es hat sich jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr kalt angehört. Mhm. Mit von wegen, ja, wenn du es nicht wegmachen lässt, dann gehe ich. Mhm. Aber also hast du es so heftig doch nicht gemeint? Also ich habe mit ihr ausführlich gesprochen und es ist wirklich gerade in unserer Situation momentan sehr belastend für uns beide. Mhm. Aber ich habe ihr eben gesagt, was ich für Bedenken habe und wir haben uns auch ausführlich über Methoden erkundigt. Es gibt ja auch Methoden, falls dagegen, also falls es zu einer Abtreibung kommen sollte, die eben innerhalb der ersten 12 Wochen gemacht werden könnten, was dann noch nicht wirklich mit einer richtigen Abtreibung zu vergleichen ist, auch von den Gesundheitsrisiken. Aber Abtreibung ist Abtreibung. Ja, das ist halt die ethischen Gründe natürlich. Und weißt du, Julian, ich finde es auch, man muss auch deine Bedenken ernst nehmen, nicht, dass du mich wiederum auch falsch verstehst. Ja, ja. Das finde ich vor allen Dingen auch aus deiner Situation heraus. Dir geht's nicht gut, habe ich gerade erfahren, seelisch. Ja. Und du bist gerade auf dem Weg dazu, dir Hilfe zu suchen. Natürlich, und das ist halt eben ein komplettes neuer Lebensabschnitt. Absolut. Und ich habe Verantwortung. Ja. Und habe auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, selbst in der Kindheit, wo eben die Versagungsängste dadurch noch wesentlich größer sind, als Vater vielleicht selbst zu versagen. Und weißt du, manchmal, ich sage das nun mal so, manchmal wächst man auch durch Verantwortung, die man zu tragen hat. Natürlich, natürlich. Ich finde ganz wichtig, das, was Sabrina mir vorhin erzählt hat, dass du jetzt erstmal für dich so schnell wie möglich den Weg in eine Psychotherapie suchst, über einen Arzt, einen Psychiater oder wie auch immer, dass du auf jeden Fall selbst erstmal ein bisschen Boden unter die Füße bekommst. Und auch zu dieser Sache mit, einfach zu sagen, wenn du dich dafür entscheidest, dann, ja, du musst dich zwischen mir und dem Kind entscheiden. Das ist natürlich, ist nicht so, dass ich mir das einfach machen möchte. Es wäre für mich auch eine wahnsinnige Belastung, wenn ich dann mich gegen sie entscheiden würde. Aber ich verstehe war das. Wirklich am tiefsten Punkt überhaupt. Du. Und es geht jetzt wieder ganz, ganz langsam bergauf und ich habe einfach zu große Ängste davor, dass es... Also ja, das ist mir jetzt schon klar. Ja, die Beine unter dem Boden wegzieht. Mhm. Also mir ist ja schon klar, dass du das auch aus einer Not heraus gesagt hast. Ne? Diesen Satz, diesen heftigen Satz. Deswegen, Julian, ich weiß nicht, ob du den Schluss gerade auch noch mitbekommen hast, was ich mit Sabrina besprochen habe, fände ich es sehr, sehr richtig und sehr gut, wenn ihr beiden ganz schnell, vielleicht morgen schon oder auf jeden Fall dann am Montag, zu einer Schwangerschaftsberatungsstelle gehen würdet, gemeinsam. da sitzen in der Regel sehr gute Leute, sehr kompetente Leute. Und da könnt ihr dann zu dritt mal alles an einem Tisch in Ruhe durchsprechen. Ja. Da wärst du da auch bereit mitzugehen? Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Finde ich auch. Also es ist auf der einen Seite, ich bin eben an einem Punkt, wo ich auf der einen Seite mit mir reden lasse, aber auf der anderen Seite sage ich, ich weiß, dass ich meine Zukunftsängste und meine Depressionen und auch Angstzustände sicherlich irgendwie in den Griff bekommen kann. Mhm. Aber weißt du, ja, so ein Gespräch würde ja dazu führen, dass ihr im optimalsten Falle würde es dazu führen, dass ihr gemeinsam zu einer Entscheidung kommt. Wie auch immer sie aussieht. Das ist gerade in dem Fall eben das Schwierige. Das ist das Schwierige, aber ihr beide werdet das nicht schaffen. Insofern holt euch ganz, ganz schnell Hilfe von außen. Das kann nur von Vorteil für euch alle sein, für dich auch. Ja, das Problem bei dieser Situation ist eben, man kann sich nur dafür oder dagegen entscheiden. Ja, aber man kann, da hast du schon recht, aber man kann natürlich sehr ernsthaft, ausführlich in einem Stundengespräch oder noch länger mit jemandem und mit fachkundigen Leuten darüber diskutieren. Eine andere Option wäre natürlich auch gewesen, falls wir uns gegen eine Abtreibung entscheiden, aber uns auch der Aufgabe nicht gewachsen sehen, einem anderen ein Paar eben Freude zu machen, die keine Kinder bekommen könnten, mit einer Adoption, aber das können wir uns beide noch weniger vorstellen. Ja, aber das sind alles Themen, die man natürlich auch ausführlich besprechen muss. Julian, ich hatte der Sabrina jetzt gesagt, dass sie bitte auflegen soll, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du von meiner Psychologin, der Heide, angerufen. Du kannst auch persönlich gerne noch mit ihr ein paar Worte sprechen zu deinem Befinden und wie dir es geht. Und dann wird die Heide euch auch noch einige Beratungsstellen an die Hand geben und dann müsst ihr das so schnell wie möglich einleiten, okay? Ja, natürlich. So, okay. Dann legst du bitte auf und ich wünsche euch beiden wirklich alles Gute. Okay, dann bedanke ich mich, ne? Sehr gerne. Schönen Abend, Jan. Tschüss, Julian. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns und mich hier erreichen könnt. Ich war gerade am Anfang der Sendung etwas irritiert. Ich schaute hier so nach links. Hier fehlt was. Hier fehlt was. Ich habe meinen kleinen Hirsch vergessen hinzustellen. Und sobald hier irgendwas fehlt, ist es irritiert. Aber da kommen wir so durch. Denn der ist irgendwo hinten im Schrank. Das ist jetzt so aufwendig, den zu holen. So, hier ist Karin. Karin ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Karin. Karin, um was geht's bei dir? Im weitesten Sinne um Liebeskummer, möchte ich so sagen. Ja, erzähl mal. Ich bin, wie du schon sagtest, 43 und ich war vor 25 Jahren circa mit einem Mann zusammen, den ich nach wie vor liebe. Und das will aber nicht so wirklich zusammenpassen. Und du warst vor 25 Jahren mit dem zusammen? Ich war vor 25 Jahren. Und dann aber lange getrennt? Richtig, ja. Wie lange warst du damals mit dem zusammen? Circa 2 Jahre. Ach so. Und dann komplett getrennt? Ja, komplett getrennt. Er hat mit mir Schluss gemacht und war aus meinem Leben verschwunden. Und jetzt ist er wieder aufgetaucht? Ja, er ist wieder aufgetaucht. Nicht, ich habe ihn gefunden sozusagen. Seit es Internet gibt, hatte ich dann die Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Ich muss sagen, er kommt aus einem anderen Land und ich war überhaupt nicht sicher, ob er in Deutschland verweilt. Aus welchem Land kommt er denn? Aus Chile. Aus Chile? Mhm. Oh, weit weg. Ja, okay. Nochmal zu deiner Person, in diesen 25 Jahren, die vergangen sind, oder 23 Jahre, warst du verheiratet? Hattest du eine längere Beziehung oder bist du immer noch verheiratet? Nein, ich bin jetzt zum zweiten Mal geschieden. Also ich kann sagen, dass meine jeglichen Beziehungsversuche fehlgeschlagen sind. Immer weil du diesen Mann im Kopf hattest? Ja. Ehrlich? Ja. Dann ist das aber eine Hammerliebe gewesen. Ja, kann wieso, man so sagen. Wieso ist diese Liebe damals zu Ende gegangen? Im Grunde weiß ich das nicht wirklich. Wer hat den Schluss gemacht? Der hat Schluss gemacht, weil... Er? Wegen, ja, er hat Schluss gemacht und wegen Eifersucht, also wegen maßloser Eifersucht. Aber das ist... gut, zu dem Zeitpunkt war ich 18, da habe ich das nicht so ganz realisieren können. Ich glaube, dass da andere Dinge auch eine Rolle spielten mit, ich sag mal, Existenzängsten, Beziehungsängsten. Ist er denn in deinem Alter? Nein, er ist 9 Jahre älter als ich. 9 Jahre älter. Mhm. Du warst damals sehr jung. Ich war damals sehr jung, ja. So, jetzt hast du recherchiert. Ja. Und was hast du rausbekommen? Ich habe rausgefunden, dass er Gott sei Dank noch in Deutschland lebt. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Er lebt in München. Mhm. Und er lebt auch immer noch in München. Mhm. Und ja, ich habe dann den Schritt gewagt und habe ihn angerufen. Wie spannend. Ja. Wie spannend. Das kann ich dir sagen, ja. Mann, was sagt man denn da hier? Ich bin die Karin von damals? Genau, oder? Ich bin die Karin von damals. kannst du dich noch erinnern? Und das hat irgendwie 3 Sätze gedauert. Da hat er gesagt, ich weiß, wer du bist. Und ja, das war alles sehr wohlwollend und sehr angenehm und sehr schön, ja. Da schlug dir das Herz doch wahrscheinlich aus dem Hals raus, oder? Absolut, ja. Mhm. So. Dann gut, aber das Ganze, mein Telefonat war natürlich eine andere Motivation als der, also meine Sendung war anders als er als Empfänger. Mhm. Mir schlug das Herz bis zum Hals und er hat wahrscheinlich nur gedacht, okay, wie süß. Wie süß, ja. Ja. Wie ging's dann weiter nach diesem Telefonat? Wir sind nach wie vor jetzt seit fast 10 Jahren in telefonischem Kontakt. Wie seit 10 Jahren? Ja, ich habe vor 10 Jahren in etwa aufgespürt. Also ach so. Wir reden davon, dass ich mit dem Mann zusammen war vor circa 25 Jahren. Ja. Nach 15 Jahren habe ich ihn ausfindig gemacht. Ja, so. Und jetzt bist du seit 10 Jahren mit dem im telefonischen Kontakt? Ja. Nur im telefonischen Kontakt? Wir haben uns 2-mal gesehen. Warum nur 2-mal? Ja, das ist ja genau mein Problem. Moment, hat er eine Frau? Nein, er ist unverheiratet. Also er hat auch 2 gescheiterte Ehen hinter sich. Okay, ihr habt euch 2-mal nur gesehen. Warum? Hm. Warum? Ja, das weil ist die wir Frage. Das Bedürfnis hatten, uns zu sehen. Ja, aber nein, natürlich. Warum nur 2-mal? Ja, das ist ja genau mein Problem. Ich hätte das gerne öfter und ich kann das nicht so ganz einschätzen. Ich kann dich gerade nicht mehr hören. Ich sage auch gerade nichts. Okay. Ja, ich habe so ein bisschen das Problem, ich will ihm nicht auf den Sack gehen, ich will ihm nicht zu nahe treten. Also spontane Gefühlsregung bei mir. Ja. Der hat keinen Bock auf dich. Ja, wahrscheinlich. Okay, das wollte ich mal hören, aus professioneller Sicht. Ja, gut, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber das ist so meine spontane Überlegung. Ja. Wenn man 10 Jahre hin und her und nur telefoniert und sich 2-mal sieht, Gott im Himmel, ja, dann will man nichts von der anderen Person, wirklich. Es sei denn, man ist irgendwie gebunden und... Hm. Nein, es gibt auch kein Es sei denn. Wenn der Typ brennen würde, dann wäre der schon direkt damals ein paar Monate später ins Ruhrgebiet gekommen oder du wärst nach München gefahren. Ja. Was säuselt er dir denn am Telefon so vor? Macht mir gar nichts vor. Was sagt er denn? Also er ist immer für mich da, wenn es mir schlecht geht und ich dokumentiere, ich brauche jetzt einen Gesprächspartner, dann ist er sofort da. Und zwar egal, ob Tag oder Nacht. Okay, guter Freund. Okay, ja, kann man so sagen. Und ich habe mich da auch ziemlich ausgekotzt, muss ich sagen. Ich habe dann auch alles erzählt. Und ich denke mal, es gibt da nichts, was von meiner Seite offen ist. Okay, der weiß genau, du bist scharf auf ihn und du würdest gerne mit ihm richtig zusammen sein. Ja. Das weiß er. Ja. Was hat er denn darauf gesagt und geantwortet? Das ist ja genau mein Problem. Es gibt keine Antwort. Es gibt kein Nein und es gibt kein Ja. Das ist und, es gibt auch kein Vielleicht. Das ist ein Nein. Mhm, okay. Finde ich. Mhm. Der will dir vielleicht nicht wehtun oder der will dich irgendwie bei der Stange halten. Vielleicht schätzt er dich als Gesprächspartnerin, aber eben mit einer gewissen Distanz. Aber er will dich definitiv nicht als Partnerin haben. Da war ja nun lange genug Zeit, dass er sich das hätte überlegen können. Also ich sag mal so, Zeit und Möglichkeiten hätte es natürlich gegeben, keine Frage. Aber ja, was reden das wir? War der Funke Hoffnung, den ich ja noch hatte und den ich auch mit Freunden bespreche. Aber es gibt eben... Karin, du bist aber auch zäh. Dass ja, du so lange an eine Hoffnung klammerst, die keine Hoffnung ist? Vielleicht, weil es für mich keine Alternative gibt. Das heißt nicht mangels an Masse, sondern es gibt einfach für diesen Mann keine Alternative. Ich will dir was sagen. Wenn man an einer Liebe klebt, die 25 Jahre vorbei ist und die Liebe so, ich sage das schon in Anführungszeichen, und diese Liebe so stark ist, dass man blockiert ist für alles andere, ja. Dann stimmt was nicht. Mhm. Dann stimmt wirklich was nicht. Dann musst du irgendwas unternehmen, dass du dich davon befreist. Das habe ich befürchtet. Die Frage ist, wie? Ja, da müssen wir drüber nachdenken. Ja. Weil du hast dich da in eine Sache reingesteigert und dir etwas gebaut, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Der Kerl liebt dich nicht. Der Kerl will dich nicht. Der Kerl will dich nicht. Der wollte dich damals schon nicht mehr. Gut, kann man sagen, vielleicht hätte er sich getäuscht. Und dann hat er vom Leben die 2. Chance bekommen, indem du dich bei ihm gemeldet hast. Ja. So, und das war aber nun der finale Beweis, dass er dich nicht als Partnerin will. Mhm. Okay, dann. Das tut weh, ne? Natürlich tut das weh. Ja, aber das, aber musst das du ist zumindest mal eine klare Antwort. Ja, und das, ich finde, diese Sätze musst du dir unglaublich oft einbläuen, damit du auf den Boden der Realitäten zurückkommst. Ich möchte ja gar nicht wissen, was du dir in all diesen Jahren und Jahrzehnten so ja, in Fantasien und Träumereien ausgemalt hast, mit und über diesen Mann. Ja, mein größtes Problem ist ja eigentlich, dass ich nicht frei bin. Selbst wenn ich realisiere, ist ja schrecklich. Der will nicht. Ja. Das war ja in Ansätzen natürlich schon da. Also das ist ja nicht so, dass ich das überhaupt nicht, die Zeichen überhaupt nicht erkennen kann. Ja, aber nicht wirklich, nicht grundlegend. Die Wurzeln sind immer noch da. Ja, also okay, die Wurzeln sind die Liebe, aber die Frage ist... Ich nenne das nicht mehr Liebe, ich nenne das eine Verstiegenheit, das ist keine Liebe mehr. Mhm. Zur Liebe gehören zwei Leute. Das ist die Frage, kann ich jemanden lieben, auch wenn der mich nicht liebt? Natürlich kann ich ja, das. Ja, natürlich kann man das, aber wenn es anfängt, in dem Maße dein eigenes Leben zu blockieren, wenn du ihn so nebenher auch lieben könntest, wäre es ja okay. Mhm. Aber wenn alles sich nur darum dreht, dann wird es pathologisch. Okay. Hat er dir denn ein bisschen mal was erzählt von sich, was er jetzt so in den letzten 10 Jahren gemacht hat? Ja, Freunde, ja, ja. Hat er Freundinnen, ja, Sex? Ja. Sprecht er darüber? Ja. Tut dir das denn nicht jedes Mal weh? Natürlich. Der ist aber auch dreist. Der weiß, was mit dir los ist und erzählt dir das alles so. Nein, der ist nicht dreist. Der reagiert ja eigentlich nur auf mein Nachbohren und auf mein Wissen wollen. Mhm. Und ja. Ich denke mal, es gibt auch vieles, was ich nicht weiß. Wohl ja, weiß wahrscheinlich, nicht. Ja. Ja, gut. Urteilen wir nicht über diesen Mann. Ja. Es geht ja um dich und was du tun solltest. Ich würde mich an deiner Stelle komplett aus diesem Kontakt herausziehen. Denn ich glaube nicht, dass du mit dieser Geschichte diese freundschaftliche Ebene realisieren kannst mit ihm. Natürlich, das kann ich nicht. Nee. Also das ist jedes Mal ein Drama, wenn wir uns sehen. Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, warum wir uns nur zweimal gesehen haben. Ich bin dann immer in der Wurst. Ne? Wie lange habt ihr euch denn jeweils dann gesehen? Mal 5 Stunden zum Kaffee trinken und mal 1,5 Tage. Hm. Geht man dann so ein bisschen zärtlich miteinander um? Ja, schon. Das schon? Ja. Man fasst sich an? Ja. Küsschen auf die Wange? Absolut. Aber nicht Küsschen auf den Mund? Schon. Aber nicht mit Zunge? Nein. Doch. Doch? Ja. Was ist denn da los? Ja. Wieso das ist ja genau der Punkt, ich weiß es nicht. Aber ihr habt nicht miteinander geschlafen? Nein. Nein. Ja, vielleicht will der, ich weiß nicht, was mit dem Typ los ist, vielleicht will der dich auch einfach ein bisschen mehr der Stange halten. Kann ja auch sein. Dass der mit dir spielt. Ich bin der tollste Fan, keine Frage. Ja, es kann sein, dass der wirklich mit dir spielt. Kann auch sein, dass er so ein bisschen Bock hat, mal auf Zungenküssen. Und er hat es dann gemacht. Aber da steckt nicht viel mehr hinter. Mhm. So, wenn du aus diesem Betonkreis nicht rauskommst, in dem du da gefangen bist, würde ich dir was Psychologisches empfehlen. Ja. Aber ich würde es an deiner Stelle erstmal selbst versuchen. Mhm. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Vielleicht kriegst du da noch ein paar Anhaltspunkte. Aber erstmal musst du selbst handeln. Also am besten ist Kontakt abbrechen, meinst du? Radikal, würde ich machen. Mhm. Würde ich machen. Okay. Ja, ist eine klare Ansage. Ja, ist eine klare Ansage. Mhm. Möchtest du noch ein Gespräch mit Heide? Nee, ich denke, das ist okay. Das hat mir schon gereicht. Okay. Das war schon aufschlussreich. Alles klar, liebe Karin. Okay, vielen Dank. Gutes Gelingen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wer ist jetzt hier? Hier ist Nadine. Hallo. Hallo Nadine, 28, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Nadine, um was geht's? Ich rufe eigentlich an wegen der, wie hieß die Sabrina, die halt schwanger ist. Ja. Und ich wollte sie halt irgendwie, keine Ahnung, animieren, dass sie das Kind behalten soll, wenn es denn möglich ist. Ja, sprichst du aus eigener Erfahrung? Warst du auch mal in einem solchen Konflikt? Also ich war vor 1,5 Jahren schwanger und habe verloren im 2. Monat. Und also keine Abtreibung, sondern du hast es verloren? Hm? Es war keine Abtreibung, sondern du hast es verloren? Nee, ich habe es verloren. Mhm. Durch Stress und Essstörungen und Probleme mit dem Ehemann, ja. Ah, ja. Mhm. Und ja, ich bin damit nicht klargekommen. Mhm. Und wie hat sich das denn geäußert, dass du damit nicht klargekommen bist? Mit dem Verlust. Genau, ja. Mhm. Ja, ich bin in Depressionen stärker gefallen, bin nicht mehr rausgegangen, habe nichts mehr gegessen und so. Mhm. Ja. Aber du hattest vorher auch schon eine Essstörung, sagst du? Ja, seit 18 Jahren. Ah ja, mhm. War das Kind denn ein Wunschkind gewesen oder war es auch so passiert? Ja, so passiert. Also wir sind halt verheiratet und wir haben die ganze Zeit nicht verhütet, weil wir halt beide eigentlich einen Kinderwunsch hatten. Ja. Und als es dann soweit war, war er halt völlig anders. Und da hat man schon gemerkt, dass er es gar nicht wollte. Ach so, also auch ein ähnlicher Konflikt eigentlich. Ja, genau. Mhm. Er wollte es nicht. Ja. Aber er hat dich nicht gedrängt zu einem... Nee, er war halt nur nicht für mich da und hat nicht zu mir gehalten und so. Mhm. Als du das Kind dann verloren hattest, war er dann erleichtert? Ja, er ist zu einem normalen Alltag wieder übergegangen. Und das war es dann so? Man hat es gar nicht weiter thematisiert? Nee, gar nicht. Ich habe es versucht und er hat gesagt, er will darüber nicht reden. Er hat dafür keine Nerven und... Also, schlichtweg gesagt, es war ihm wurscht. Ja, er war schon traurig, aber nach einer Woche war es halt vorbei. Mhm. So. Aber bei dir eben nicht. Ja. Wie lange hat das angehalten, dass du damit Probleme hattest? Also ich habe im Sommer letzten Jahres verloren und dieses Jahr war halt die Beisetzung. Dieses Jahr erst? Ja, warum? Das ist eine Sammelbestattung halt. Ich war im katholischen Krankenhaus und die behalten die ganzen Überreste der Fehlgeburten bis 500 Gramm und machen dann halt eine Beerdigung, weil die halt katholisch sind. Das finde ich aber auch hart. Dann ist so eine gewisse Zeit vergangen, wo man sich vielleicht so ein bisschen beruhigen hätte können. Ja. Und dann kommt die Beisetzung und alles wird wieder aufgerissen in Traurigkeit. Wann genau war die Beisetzung? Ja, im Februar. Im Februar. Mhm. Wie ging es dir denn während dieser Beisetzung? Ja, ich habe ziemlich viel geweint und ich habe mich gut vorbereitet. Also ich bin in so einem Forum und da sind ganz viele liebe Leute. Die grüße ich nebenbei, die hören mir gerade alle zu. Ja. Und da habe ich dann mit denen mich drüber ausgetauscht und geredet, dass wenn ich das nicht aushalte, dass ich dann gehen soll oder... dass ich nicht da sein muss, wenn ich nicht kann, aber ich wollte halt Abschied nehmen. Wie geht denn das? Waren da ganz viele Frauen, denen so etwas geschehen war? Über 50. Über 50? Die Kirche war voll. War halt in der Krankenhauskapelle. Ja, und gibt es da auch eine Urne oder eine große Gesamturne oder wie geht das? Da stand eine riesengroße Urne halt auf dem Altar. Und da waren alle Überreste der Verstorbenen... bis 500 Gramm, genau. Waren dort... In dieser Urne, in dieser großen Urne drin, ja. Genau. Und wie ging das dann? Also es gab einen Gottesdienst dann? Es gab einen Gottesdienst und dann haben wir so Karten bekommen mit von dem Friedhof. Hm. Da steht halt ein riesengroßer Engel mit so einem Spruch für die Kinder halt. Hm. Und das haben wir als Postkarte bekommen. Dann, wie gesagt, der Gottesdienst und Musik. Und dann haben wir alle Blumen bekommen und durften, also Rosen, und durften mit denen halt nach vorne gehen und noch eine Kerze anzünden. Hm. Ja, und dann sind wir dann halt zusammen mit diesem, was ist das, Pfarrer oder Pastor, keine Ahnung, was die Katholischen sind, sind wir dann zu diesem Friedhof gegangen und das wurde halt beigesetzt. Mit der Urne dann? Mit der Urne. Mhm. Und ja. Das muss ja auch eine sehr, sehr ungewöhnliche Stimmung sein, wenn da 50 Frauen sich versammelt haben, plus die Angehörigen, denen das geschehen ist oder Ähnliches passiert ist. Ja. Wie war die Stimmung da? Ja, alle haben geweint. Mhm. Wie hast du das dann verkraftet? Hast du auch viel geweint? An dem Tag ja. Also ich war zwar vorbereitet, aber ich wusste nicht, dass da jetzt die Urne steht. Ich bin in die Kapelle reingegangen und das Erste, was ich gesehen habe, war diese Urne. Und bin dann halt schon zusammengeklappt und musste erst nochmal 20 Minuten rausgehen. Wir waren halt extra früher da. Und ja. Gab es denn da so hinterher vielleicht noch Gespräche mit den anderen Frauen? Ich meine, damit könnte man sich ja am besten austauschen, weil die ja genau dasselbe durchgemacht haben. Nee, gar nicht. Die sind alle... verstreut dann auseinandergegangen nach der Beisetzung. Ja. War denn dein Partner mit? Ja, er ist mitgegangen. Also mein jetzt nicht mehr Partner. Dein jetzt nicht mehr Partner. Hm. Und ja, hat ihn das auch berührt? Ja, da schon. Ja. So, nun sind Gott sei Dank wieder einige Monate vergangen. Wir haben jetzt bald Dezember. Wie geht es dir heute? Ja, jetzt in der Weihnachtszeit ist es immer schlimm, ne? Weil ich hatte jetzt ein Praktikum durch meine Ausbildung mit Kindergarten. Das muss ich halt abbrechen, weil es halt 8 Monate alte Kinder waren, bis 2 Jahre und meins wäre jetzt auch 8 Monate und naja. Dann kommen die Erinnerungen, die Vorstellungen, wie wäre es wohl, wie hätte es sich entwickelt und was würde es tun und so weiter, was man sich alles dazu vorstellt. Ja, das kann ich mir gut denken, ja. Ja, sehr nett, Nadine, dass du auf Sabrina dich gemeldet hast. Aber das ist natürlich in so einem Fall immer eine ganz, ganz intime und persönliche Entscheidung. Ja, ich weiß, aber ich habe das halt bei mir, mein Gott, das ist zwar die erste Woche, so wie auch die 6. Woche, wie der Freund gesagt hat, aber da passiert ja schon wahnsinnig viel, die ganze Umstellung und was man halt mitkriegt und alles. Und es gibt so viele Beratungsstellen und so viel Hilfe und wir haben auch ganz viel in Anspruch genommen. Also wir haben uns halt informiert zuerst. Und wir wussten ja nicht, dass es schief geht. Ja, weil wir halt auch finanziell nicht so bemittelt sind und es gab halt viele Möglichkeiten und Lösungen. Es gibt, das finde ich auch, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten auch finanzieller Unterstützung. Also man muss nicht in bittere Armut abstürzen, ja, wenn man das Kind dann bekommt, wirklich. Natürlich ist das eine persönliche Entscheidung. Ich kenne die Frau ja gar nicht, aber ich weiß nicht, ich muss jetzt halt anrufen. Ja, finde ich sehr nett und völlig okay, dass du so deine Meinung und deine Geschichte erzählt hast. Das ist ja auch eine ganz, ganz subjektive Wahrnehmung dann von allem. Ja. Aber du hast auf jeden Fall einen Kinderwunsch, irgendwann soll es dann nochmal dann doch passieren, oder? Ja, irgendwann, ja. Ich bin 28, also so viel Zeit habe ich. Naja, Nadine, da ist noch viele Möglichkeiten sind da noch drin. Ja, jetzt bin ich ja erstmal in Trennung vom Ehemann. Ja klar, gut. Wenn du jetzt 38 wärst, dann würde ich sagen, okay, man muss sich ein bisschen beeilen. Aber ja. Mit 28 ist da noch alles möglich. Schön, dass du angerufen hast, Nadine. Und ja, alles Liebe und alles Gute. Dass ich eine Telefonangst habe. Ach, du hast eine Telefonangst? Ja, eine schreckliche. Ach. Ich bin die ganze Zeit am Zittern. Und nee. Freunde hören von mir auch zu. Und das ist ganz grausam. Das ist ja spektakulär. Du hast es perfekt gemacht. Ja, danke. Wirklich, wir haben uns ganz normal unterhalten, als würden wir uns privat irgendwie im Café unterhalten. Ja, ich denke auch nicht daran, dass mir so zigtausend Leute zuhören. Denke ich auch immer nicht daran. Muss man auch nicht. Dann wird man ja ganz nervös, wenn man sich das vorstellt. Ja. Okay. Wie ist denn, kurz mal noch gefragt, dann telefonierst du nicht gerne mit deinen Freunden? Nee, gar nicht. Also, ganz selten. Hast du gar kein Handy? Ich habe ein Handy schon, aber mir kann man eigentlich nur SMS schreiben. Wie kommt denn das? Seit wann hast du das? Das hat sich so entwickelt, ich weiß es gar nicht. Mann. Und das ist. Bitte? Kann ich nicht so sagen. Ja. Ist es denn so, dass es dich sehr belastet? Ja, weil ich möchte ja in Kontakt sein mit meinen Freunden. Wahrscheinlich ist das irgendwie, steht das auch im Zusammenhang mit den anderen Geschichten, die dich sehr beuteln. Die Essstörung hast du gesprochen von vorhin. Mhm. Ich biete dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an, wenn du möchtest. Nee, nicht noch mal telefonieren. Nein, bloß nicht. Okay. Also du wirst dir dann schon Hilfe holen können, wenn du Hilfe brauchst. Bin gut versorgt. Also ja. Das war ein super Telefonat. Ich bedanke mich sehr herzlich, Nadine. Ich auch. Okay, tschüss. Das war wahrscheinlich jetzt die beste Therapie gegen Telefonangst, nämlich zu telefonieren und es dann auch noch so toll zu schaffen, wie Nadine das geschafft hat. Das ist dann doch ein tolles Erfolgserlebnis, finde ich. Hier ist Tina. Tina ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Tina, um was geht's bei dir? Ich freue mich erstmal sehr, dass ich durchgekommen bin und dass ich mit dir reden kann. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Also es ist so, ich habe letzte Woche eine Sendung von dir gesehen und zwar war der Titel Umgang mit toten Menschen. Ja, genau. Dazu möchte ich Folgendes erzählen. Mein Vater ist am 3. Juli 2002 verstorben. Mhm. Und zwar ganz plötzlich und im Treppenhaus in meinen Armen. Wie kam das? Ja, also es war so, wir hatten Abschlussfeier meiner Tochter in der Realschule. Mhm. Da ist er schon nicht mitgekommen, fand ich schon ein bisschen komisch. Er fühlte sich schon ein bisschen schlapp tagsüber. Ich machte mir aber nicht viel Sorgen, weil er hat jetzt großartig nichts gesagt, dass es ihm ganz schlecht geht. Mhm. So, und es war halt so, ich wohnte in der 4. Etage und er über mir. Und es war halt Uso, wenn einer von uns beiden nach Hause kam, haben wir dem anderen noch gute Nacht gesagt und vielleicht noch ein paar Worte geredet. Und ich habe ihn dann angerufen von unten und gesagt, Papa, ich bin zu Hause. Und dann sagte er zu mir, ob ich Cola hätte. Er hätte Lust auf einen Schluck Cola. Mhm. Gut, habe ich ihm die gebracht, dieses Treppenhaus. Und ich hatte das Telefon, also so ein kabelloses Telefon in der Hand, weil ich auf einen Anruf meiner Tochter wartete, die noch mit ihren Mitschülern in der Altstadt feierte. Ja. Ihre Abschlussfeier halt, ja? Mhm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nee, ist doch völlig okay. Ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ja, und ich hatte das Telefon in der Hand, weil ich halt dachte, wenn sie mich jetzt anruft, ich habe noch einen Sohn, der hat zu der Zeit geschlafen und ich wollte jetzt nicht, dass er wach wird. Ich nehme das Telefon also mit ins Treppenhaus, in der anderen Hand die Cola und ich sehe meinen Vater schon die Treppe runterkommen, er wollte mir entgegenkommen, sehe aber direkt, wie blass er ist, er fing an zu zittern. Ich habe gemerkt, er sagte so in sich, so, also die Knie wurden weich. Ich habe dann auch das Cola-Glas einfach fallen lassen. Habe meinen Vater aufgefangen und dabei ist das Telefon mir aus der Hand gefallen und ich saß also jetzt mit meinem Vater auf diesen Stufen. Bewegungslos, weil wenn ich jetzt nach dem Telefon gegriffen hätte, was zwei Stufen oder drei Stufen unter mir lag, hätte ich ihn aus den Händen verloren. Ja, war denn dein Vater in dem Moment schon bewusstlos? Nein, also man nennt das Schnappatmung. Er hat noch ein paar Mal geatmet und die Augen weit aufgerissen und Ja, ich habe also permanent Nein gerufen, was man also überhaupt gar nicht machen soll, was ich nachher erfahren habe. Man soll es möglichst nicht machen. In so einer Situation, okay, denkt man nicht nach. Ja, ich war ja so erschreckt, weil es so plötzlich kam. Also dein Vater war auch in keinerlei Weise erkrankt vorher? Also ich sag mal so, mein Vater hat nicht so gelebt, wie ein gesunder Mensch leben soll. Er hat manchmal ein bisschen übertrieben, ein Bierchen zu viel getrunken und er war in letzter Zeit ein bisschen abgebaut. Okay, ja, er war nicht ernstlich krank, also hatte keine Herzerkrankungen? Nein. Er war ein Jahr vorher 3 Monate in der Klinik, weil sie ihn da mal komplett untersucht haben. Er war sogar in der Lungenfachklinik in Solingen. Er ist nach 3 Monaten entlassen worden mit 5 Kilo mehr drauf. Ich habe ihn aufgepäppelt. Er hat bei uns unten gegessen. Ich habe ihn beobachtet, dass er auch wirklich isst. Meine Mutter ist 74 gestorben und seitdem hat er also nicht mehr so... Ja. Also eigentlich war so alles in Ordnung, kann man sagen. Eigentlich war alles so, in Ordnung. So, jetzt, wie alt ist dein Vater geworden? Er ist 72 geworden. 72. So, jetzt sind wir noch bei der Situation. Du hängst da auf den Stufen, hast deinen Papa im Arm. Genau. Der hat die Augen aufgerissen und Schnappatmung. Ja. Dein Telefon war runtergefallen. Mein Telefon was war runtergefallen. Ja, was habe ich gemacht? Geschrien. Also erst habe ich, glaube ich, nur geschrien, ohne irgendwelche Worte zu verfassen. Dann habe ich Hilfe gerufen. Also im Haus war da noch der Sohn? Mein Sohn war in der Wohnung, aber der hat einen Schlaf, da kannst du heute noch mit dem Bagger am Bett vorbeifahren. Ach so. Der hört gar nichts. Ja. Der hat tief und fest geschlafen, der war zu dem Zeitpunkt 6. Es war ein ganz anstrengender Tag, der war ja mit auf dieser Feier, der war müde und kaputt. Ja. Der hat Gott sei Dank, sage ich jetzt im Nachhinein, nichts mitgekriegt, ja. Wer war denn noch im Haus, der was hätte hören können? Alle, denn aus allen Wohnungen kam der Fernseher, also Fernsehgeräusche, ja. Ich habe es gehört, es war Sommer, dann ist alles sowieso hellhöriger. Okay, ich, ja? wie ging es dann weiter? Es ging so weiter, dass ich also Hilfe gerufen habe, dass ich dann einfach nur geschrien habe, geweint habe. Und als ich gemerkt habe, das hilft auch nichts, habe ich gerufen, mein Vater stirbt. Mein Vater stirbt und es ist niemand gekommen. Und ich weiß genau, dass es 22 Minuten waren, weil ich um 22:22 Uhr aus der Wohnung gegangen bin. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Uhr geguckt habe. Ich wartete ja auf einen Anruf meiner Tochter. Ich glaube, deshalb habe ich es gemacht. Und ich weiß nachher aus dem Protokoll, dass um 42 ein Sanitäter mir meinen Vater aus dem Arm nehmen wollte. Der war aber da schon tot. Und ich wollte den einfach nicht hergeben, ja? Du hast fast 20 Minuten einen toten Vater im Arm gehalten. Wer hat denn dann den Krankenwagen gerufen? Eine halbe Etage, also du musst dir vorstellen, das sind so 16 Stufen, dann kommt so ein Podest und dann kommen wieder Wohnungen. Und unter mir, aber ich habe ja da schon dann 20 Minuten, also sagen wir mal, der Wagen muss ja auch 5 Minuten fahren, also 15 Minuten definitiv da gesessen mit meinem toten Vater, bis dann jemand rauskam, um den Notruf abzusetzen, ja? Das ist ja wirklich, das sind ja alles deine Nachbarn. Das waren meine, in dem Haus habe ich 20 Jahre gewohnt und mein Vater 7 Jahre. Aber warst du im Nachhinein nicht absolut haben die dich wirklich nicht gehört, weil die so laut Fernsehen geguckt haben? Ich oder haben die dich ignoriert? Und ich habe Beweise dafür, Domian. Meine Tochter war mit einer Familie, mit einem Mädchen aus der Familie befreundet, die auch dort wohnten, dessen Vater Polizist ist. Die waren im Hause und haben gesagt, oh, da ist wieder Ärger, machen wir mal den Fernseher lauter. Und das hat dieser Junge meiner Tochter erzählt. Gut, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen Namen nenne, weil das ist okay. Ich nicht. Das erklärt jetzt das Verhalten von einer Familie, aber du sagst, da waren so viele Fernseher laut. Ja, da waren alle im Haus, denn nachher, als dann mal die Sanitäter da waren, kamen sie alle da aus ihren Löchern. Also du unterstellst schon, dass die bewusst nicht Hilfe gerufen haben. Ja, das muss ich leider machen, denn ich habe mich auch anschließend mit einem Seelsorger unterhalten, weil ich war ich war auch enttäuscht. Ja, man wohnt 20 Jahre dort, man leidet sich alles Mögliche aus. Ja, natürlich. Also das, ich bin ganz entsetzt, wenn jemand ruft, mein Vater stirbt, dann... Ganz genau. Denn das weiß ich noch ganz genau, dass ich gedacht habe, Hilfe und geweint habe ich ja. Und dann habe ich gerufen, mein Vater stirbt. Tina, lass mich fragen. Wenn jemand sofort den Notarzt gerufen hätte, hätte dein Vater eine Überlebenschance gehabt? Ich weiß es nicht. An was ist er denn verstorben? Hat man das dann herausbekommen? Also die wollten eine Autopsie machen, aber die hätte mich dann 500 Euro gekostet, weil es ein ein natürlicher Tod war. Das haben die schon festgestellt. Da kommt ja Kriminalpolizei, wenn jemand zu Hause stirbt, ja, kommt der Kriminalpolizei noch und alles. Ja, genau. Die haben dann also wirklich Untersuchungen angestellt, es muss das Herz gewesen sein, ja? Also kann man kein, also du hast keine Autopsie machen lassen? Ich habe keine machen lassen, heißt, man weil kann mir das darüber Geld kein, fehlte. Ja, das heißt, man kann keine Aussage treffen, ob er eine Überlebenschance gehabt hätte oder nicht. Also wir haben ja versucht, ihn zu reanimieren, aber viel zu spät. Ja, da waren das ja war schon, dann eben auch schon zu spät, genau. Ich sag mir jetzt immer, und es ist jetzt 7 Jahre her, und ich kann mir immer noch nicht verzeihen, dass mir das duselige, ich bin Temperamentsbündel, ja? Ich bin so ein Hansdampf in allen Gassen, ja? Und ich habe da nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Ich bin da rausgestürmt, habe das Telefon vielleicht nicht richtig festgehalten. Wäre es mir nicht aus der Hand gefallen. Und ich habe es ja da unten liegen sehen. Hätte ich den Notruf absetzen können. Ja, aber so sagt man immer, hätte, ne? Und ja, wäre, das stimmt. Lass mich aber nochmal fragen, wenn ich mir die Situation so vorstelle, wäre es nicht möglich gewesen, wenn du so ganz vorsichtig mit dem Papa in die Knie gegangen wärst, ihn vorsichtig auf die Stufen vielleicht gelegt hättest? Ich weiß also es nicht. Also wie schwierig das ist. Mein Vater war 75 Kilo, also ein Leichtgewicht eigentlich, ja? Aber weißt du, wie schwer Menschen sind, dessen Muskelalarm? Wie schwer die sind? Ja, ich glaube dir das auch, dass du... Und ich war total steif. Du hättest es ja auch gemacht. Außerdem warst du in einem Schock, in einer Schocksituation. Auch. Das kommt auch noch hinzu. Ja. 20 Minuten den Vater, der dann wahrscheinlich fast die ganze Zeit schon tot war, im Arm zu halten, ist ja ein unfassbares Erlebnis, was dein ganzes Leben dich begleiten wird. Ja. Also das Einzige, den einzigen Trost, den ich habe, ich habe danach eine Selbsthilfegruppe aufgesucht und auch mit Seelsorgern gesprochen. Den einzigen Trost, den ich wirklich hatte, dass ich das, was ich meinem Vater mal versprochen habe, auch wirklich halten konnte. Und das war, dass ich ihm gesagt habe, als 74 meine Mutter an Krebs starb, da war ich 15, dass ich ihn niemals allein lassen werde, egal was jemals ist. Ja, also bei aller Dramatik muss man ja vielleicht auch noch das Bewegende daran sehen, er ist in den Armen seiner Tochter gestorben. Seine Tochter hat ihn umarmt. Also für ihn war das garantiert schön, weil ich habe ihn auch gestreichelt und ich hatte auch keine Berührungsängste. Ich habe ihn auch noch geküsst und ich habe versucht, ihm die Augen zuzumachen und alles, was halt nicht mehr ging, Du hast gerade gesagt, am Anfang hätte er so Schnappatmung gehabt und die Augen waren aufgerissen. Die Schnappatmung hörte dann auf und die Augen konntest du gar nicht schließen. Nein. Das heißt, du hattest ihn im Arm und er war mit starrem Blick. Ganz genau. Wo war sein Kopf? Lag sein Kopf auf deinen Schultern oder wie? Nein, du musst dir das so vorstellen, also ich presste mich an das Geländer auch noch, damit wir jetzt nicht beide darunter segelten, weil das 16 Stufen und ungefähr die Mitte, musst du dir vorstellen. Ja, und er lag quasi wie ein Baby halt, ne, mit dem Kopf in meiner Ellenbeuge. Ach so. Und ich habe ihn halt, als die Sanitäter dann kamen, das weiß ich noch, ich wollte ihn da auch nicht hergeben. Ich war so steif mit ihm zusammen, also er war ja noch nicht steif, aber ich saß da so erstarrt, ich kann es dir gar nicht sagen, und ich bin auch ein Jahr nachdem das passiert ist, ausgezogen dort, weil da konnte ich nicht mehr leben. Ja, vor allen Dingen wirst du bei dieser Treppe, bei diesem Treppenaufgang immer an die Szene gedacht haben. Und vor allen Dingen, was ich ganz schlimm finde, sind diese Nachbarn. Wenn das wirklich so ist, wie du es gerade beschrieben hast, fehlen einem die Worte. Fehlen einem auch die Worte. Und ich muss auch sagen, dass ich jemand ganz Besonderen dann auch darauf angesprochen habe und auch bewusst in die Augen geschaut habe und gesagt habe, dass ich weiß, was passiert ist. Und dass ich maßlos enttäuscht bin und dass ich denen wünsche, dass sie niemals in so eine Situation kommen. Wie hat diese Person reagiert? Sie wüsste jetzt gar nicht was. Ach so. Sie war immer sehr schnippisch auch, ja. Aber was ich dann noch viel schlimmer finde, dass der Mann Polizist ist. Und ich weiß wirklich definitiv, dass sie zu Hause waren. Also Tina, das waren so deine Erinnerungen bei unserem Thema Umgang mit Toten, als du das gelesen hast, unser Thema. Traurige und bewegende Geschichte hast du uns erzählt. Ja, finde ich auch. Ja. Aber wie gesagt, ich habe den Trost in mir, dass ich meine, damals mit 15, da sagt man man meint es vielleicht, aber man weiß ja nie, kann man es wirklich halten. Genau, und du hast es gehalten. Ich habe es gehalten und das ist der einzige Trost. Das ist ein ganz großer Trost, finde ich. Ja. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir, Tina. Vielen Dank, Domian. Domian, kann ich ein Autogramm von Sehr gerne, haben? Du legst auf und wir rufen dich an wegen ich der Anschrift. Danke dir. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit Renate. Und Renate ist 66 Jahre. Guten Morgen, Renate. Ja, morgen, Domian. Renate, um was geht's? Ja, ich habe 2003 meinen Mann geschnappt, nachts am Telefonieren. Und ja, kurz und lang ist dann rausgekommen, dass der seit 25 Jahren, seit 1978, eine verheiratete Geliebte hatte. Und wie lange wart ihr verheiratet? Wir sind jetzt im Mai waren wir 47 Jahre verheiratet. Ihr seid immer noch zusammen? Wir sind, ja, ich hatte ihn dann direkt rausgeschmissen. Ich habe dann einen Nervenzusammenbruch bekommen 2003 und dann war ich 3 Monate in der Landesklinik eingesperrt, hier in Mönchengladbach. Und dann habe ich Angst gehabt, habe ich gedacht, wenn ich mir den ganz Schluss mache, dann zieht er zu ihr hin, weil der Mann da gerade, wo ich den geschnappt habe, 2 Monate tot war von ihr. Er hat Blutkrebs gehabt. Aber immerhin muss man sich ja mal vorstellen, dein Mann hat 25 Jahre... Ja, ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Das war eine ganz lange Zeit eurer Ehe, hat er parallel diese Geliebte gehabt. Ja, der hat 1978 im Oktober der erste Urlaub mit ihr zusammen gemacht in Gran Canaria. Das Jahr später nach Fuerteventura und dann haben die sich in Mallorca, in Malaga, in Teneriffa, überall... Was hat er denn dir dann erzählt, wenn er so auf Reisen war? Ja, wir waren selbstständig hier und da konnten wir nicht weg. Und wir haben so noch einen Spätzünder, so ein kleines Kind bekommen nach 20 Jahren. Mhm. Und dann habe ich 5 Jahre meine Mutter gepflegt mit Kiefernkrebs. Ach so, und dann geht nach dem Motto, ich fahre mal alleine in Urlaub. Ja, dann ist er auch alleine gefahren. Und ich habe 2001, selbst Krebs bekommen, bösartigen Krebs. Und ich bin dann operiert worden und habe Chemo bekommen und alles. Und dann, wie ich alles überstanden hatte, auch die tiefen Bestrahlungen, da habe ich gesagt, du hast so viel für mich getan. Ich fahre ein paar Mal 10 Tage nach Mallorca. Und da war sie schon da. Da war sie schon da. Ja. Und dann, das hast du alles im Nachhinein, wie hast du das im Nachhinein rausgekriegt? Hat er dir das erzählt? Ja, er hat einen Abschiedsbrief an ihr geschrieben dann hat geschrieben, dass ich die 25 Jahre Verfehlungen und Fremdgehen wahrscheinlich nie gesundheitlich überstehen werde, weil ich bin dann in Therapie gegangen. Moment mal, Frage war, wie hast du das alles rausgekriegt? Ja, so nach und nach hat er mir das erzählt. Er hat es dann nach und nach erzählt. Ja, ich bin dann nach der Landesklinik bei einem Therapeuten gewesen. Stopp, noch mal eine Frage, sonst vergessen wir es. Ja. In diesen 25 Jahren, ist dir so nie was aufgefallen, Anja? Gar nichts? Ja, nichts. War der zu dir ein anständiger und guter Mann? Ein ganz lieber Mann. Meine Freundinnen haben gesagt, unsere eigenen Männer würden wir nie die Hand ins Feuer legen, aber für ihn... Für den ja. Ja. Auch, also und ihr, auch zärtlich und ihr habt auch miteinander geschlafen. Ja. Alles normal. Ja, alles normal. Und er hat 1995 ein Handy bekommen und da hat sie sich ein Handy geliehen und da haben meine Kinder nachher, wie wir den geschnappt haben, ich habe ihn ja mit dem Handy geschnappt, wo er am Telefonieren war, da haben meine Kinder die detaillierte Handyrechnungen kommen lassen. Da hat er 10.000 Euro telefoniert von 1995 bis 2003. Unfassbar, unfassbar. So, jetzt hast du dich, nachdem du das 2003 rausgekriegt hast, hast du dich von dem getrennt? Ja, ich habe ihn rausgeschmissen. Rausgeschmissen. Mhm. Du bist in eine psychiatrische Klinik gegangen? Ja, 3 Monate war ich da. Weil du so fertig warst mit dem Feld? Ja. Aber jetzt bist du wieder mit ihm zusammen? Ja, und jetzt geht er mein einer jüngster Sohn, der ist nach Amerika ausgewandert. Stopp, lass mich fragen, damit wir alles genau richtig verstehen. Ja. Nachdem du hattest ihn rausgeschmissen. Ja, dann ist er wieder zurückgekommen. Bitte? Dann ist er wieder zurückgekommen. Dann ist er wieder zurückgekommen. Ja. So, dann kamst du aus der Klinik auch zurück und da war er wieder da. Ja, da war er wieder da. Und dann hast du gesagt, okay, wir versuchen es nochmal. Ja, ich... Warum? Alle haben sie gesagt, das gibt nichts, lass das sein. Und ich habe gedacht, ich schaffe das, aber ich schaffe es nicht. Man kann es nicht schaffen. Jetzt sind wieder einige Jahre vergangen. Jetzt haben wir schon 2009, bald 10. Was ist denn jetzt in den letzten Jahren? Wie hat er sich denn da verhalten? Ah, der wird jetzt für mich in den Rhein springen, wenn ich das möchte. Also hat er denn noch immer eine Frau? Nee. Die hat damit Schluss gemacht und sie würde ihm zu viel Geld ausgeben. Da würde er nie hinziehen. Die hat zwar zu ihm gesagt, wo das rausgekommen ist, er sollte sich schnell eine Wohnung nehmen und nach das Trauerjahr sollte er sofort bei ihr einziehen. Mhm. Und da hat er gesagt, das geht er nicht, das hätte er auch nie getan. Kennst du diese Frau eigentlich? Ach ja, ich habe ihr jeden Monat einen Brief geschrieben und habe geschrieben, sie sollte sich bei meinen Kindern und bei mir entschuldigen für das, was sie gemacht hat. Mhm. Und sie hat immer nur gesagt, wir haben nur telefoniert und dann haben wir uns mal geküsst, aber sonst war da nichts. Kanntest du die Frau früher schon? Nee, das nicht. Wohnt die bei euch in der Nähe? Nee, die wohnen in Rommerskirchen und wir wohnen in Mönchengladbach. Ach so. Und dann habe ich immer Briefe geschrieben und immer bösere Briefe. Dann hat sie mich angezeigt bei der Polizei. Da war ich jetzt vor 3-4 Wochen hier in Mönchengladbach bei der Polizei. Da hat der Polizist zu mir gesagt, sagen Sie mal, wie bekloppt müssen Sie sein, diesen Mann noch aufzunehmen, wenn der das da alles gemacht hat. Und ich habe den Abschiedsbrief, den habe ich fotokopiert und den habe ich dem Polizisten gezeigt. Also seinen Abschiedsbrief an Sie, an ne? An Sie, ja, ja. Und da hat der Polizist nur den Kopf geschüttelt. Da hat er gesagt, mit Verlaub, Sie sind verrückt, wie können Sie so einen Mann noch aufnehmen? So, jetzt frage ich dich auch, Renate. Ja. Das ist natürlich eine unfassbare Verletzung, wenn man nur so viele Jahrzehnte betrogen wird von dem ach so netten und freundlichen Ehemann. Ja. Er hat um Verzeihung gebeten. Ja. Ja. Er ist jetzt ganz freundlich zu dir. Ja, aber ich kann es nicht mehr annehmen. Du kannst es nicht annehmen. Nee. Du hast die Entschuldigung eigentlich nie akzeptieren können. Nee. Weil die Verletzung irreparabel ist. Ja, er sagt jetzt immer, du hast Hass auf mich und auf die Frauen, habe ich gesagt, ja, ich hab Wut und Enttäuschung, weil er hat immer den Kindern gesagt, man darf nie lügen und nichts tun und hat dann selber das meiste Dreck am Stecken. Jetzt will ich dir zuerst mal was sagen, was die Frau anbelangt. Ich glaube, du würdest dir persönlich sehr Gutes tun. Wenn du diese Frau ab sofort links liegen lässt. Ja, ich darf es auch nicht mehr. Jetzt hat die, die Polizei hat gesagt, man darf das nicht mehr machen. Aber ich habe ihr immer geschrieben, sie soll sich entschuldigen. Dann hätte ich mit meinen Therapeuten diesen Brief bearbeiten können. Auch eine Freundin von mir, die war in 2000 in Malaga. Und da hat die gesehen. Da hat die gemeint, wir wären geschieden. Und da hat sie gesagt, der ist mit dir auf Hochzeitsreise. Und wie okay, sie pass auf. Hat, dass sie in zwei so, weißt du, was oberstes Gebot jetzt sein muss bei dir? Ja. Dass du Abstand gewinnst. Ja, du gewinnst keinen Abstand, wenn du ständig dich mit dieser Frau beschäftigst. Ja. Diese Frau ist jetzt vorbei. Das ist jetzt Vergangenheit. Im Übrigen trägt die absolute Hauptschuld dein Mann und nicht diese Frau. Die Frau hat damit gar nicht viel zu tun. Die wollte dir persönlich gar nichts Böses. Dein Mann ist der Schuldige. Der gehört wirklich beschuldigt, nicht diese Frau. Vergiss die Frau. Damit ärgerst du dich nur und immer wieder kommen die alten Geschichten hoch und die Frau. Morgens stehe ich mit auf und gehe da abends ins Bett. Das ist furchtbar. So, da sind wir uns einig. Die Frau muss aus deinem Kopf raus. Die ist egal. Das ist jetzt wirklich egal. Ja. Du lebst mit deinem Mann noch zusammen. Ja, aber jetzt nur noch bis 6. Januar. Der Sohn von Amerika, der kommt und der geht am 5. Januar, fliegt er zurück und am 6. Januar zieht er hier aus. So, das ist jetzt alles schon arrangiert. Ja, das... du hast ihm gesagt, ich will nicht mehr. Ja, wie ich von der Polizei kam, habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Ich glaube, die Polizisten haben mich fast ausgelacht, wie man mit so einem Mann noch zusammenleben könnte. Wie hat er reagiert darauf? Ja, der hat geheult wie ein Schlosshund, der kann nicht selber kochen und... muss er jetzt durch, ne? Dann muss er durch, ja. Und jetzt, ist das für dich jetzt so die Vorstellung, ab Januar bin ich von ihm getrennt, ist das ein befreiendes Gefühl? Ja, sehr gut. Dann musst du es auch machen. Ja. Das hättest du schon all die Jahre machen müssen. Ja. Ne? Aber nur gut, manchmal braucht man. Ich hab 6 Jahre verloren jetzt. Ja, kann man vielleicht auch nicht so sagen. Manchmal braucht es eine gewisse Zeit, bis man zu einer Entscheidung findet. Ja. Vielleicht hättest du es vor 2 Jahren nicht aus wirklicher Überzeugung getan. Jetzt machst du es aus voller Überzeugung. Mhm. Also ist jetzt der Zeitpunkt richtig. Ja. Du kannst alleine leben. Ja, ich kann alleine. Du bist eine selbstständige Frau? Er hat überhaupt keine Freunde, gar keinen. Der ist aus Dresden und er hat gar keine Freunde, nur diese. Der hat immer gesagt, das war mein Sprachrohr nach draußen. Und ich arbeite hier in der Kirche, ich habe einen alten Club, wo ich mit... du bist eingebunden. Ja. Und ich habe 10 oder 15 Freundinnen, also überall wohnen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Weißt du, da muss der das jetzt ausbaden, was er sich an Schuld aufgeladen hat in seinem Leben. Da gibt es auch kein Mitleid jetzt. Ja. Unser großer Sohn, der ist Kapitän bei der Lufthansa und der hat gesagt, Papa, du bist weich gefallen. Mama hat immer alles für dich getan und jetzt macht sie immer noch weiter für dich alles. Ne? Aber jetzt ist Schluss. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Was sagen denn die zu dem ganzen Desaster? Ja, der Kleine ist abgehauen und der wollte nicht. Der hatte sich gemeldet für Amerika und der wollte dann nicht weg, weil das ja gerade passiert war. Da habe ich gesagt, er kann nicht seine Karriere für mich verbauen. Ja, und der Große, der ist sehr, sehr krank geworden. Ne? Der hat Der also, ist dem auf dem Mann. Den hat das auch sehr mitgenommen. Ja, aber die, letztendlich stehen beide Kinder auf deiner Seite. Renate, in aller Traurigkeit, in allem Drama, finde ich, habe ich hohen Respekt, dass du jetzt diese Entscheidung getroffen hast. Das ist für dein Leben gut. Ja, die Polizei hat mir den letzten Knall dann. Dank, das ist der Dank unserer Polizei. Da hat der gesunde Menschenverstand das Richtige gesagt. Jetzt kannst du dein Leben neu planen für nächstes Jahr. Du bist eingebunden, du bist in der Gemeinde, du bist in der Kirche, du hast Abwechslung, nette Menschen um dich herum und dann geht es dir endlich wieder besser. Ja. Und lass die Frau in Ruhe, mach gar nichts mehr. Denk auch nicht mehr an die, es bringt gar nichts. Alles so. Klar. Alles Gute für nächstes Jahr wünsche ich dir, Renate. Deine, eine richtige Dank. Entscheidung war das. Ja, auch alles. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Malte Emels und morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht, so wie heute. Ihr könnt euch melden ab 0 Uhr und um 1 sind wir dann da. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.